und mochte Tennant auch, wie Hodann, daran gelegen sein, einer Bestrafung des gesamten deutschen Volks entgegenzuwirken, so hatte er zugleich mit den Plänen zu rechnen, deren treibende Kraft der Premierminister war. Ungebrochen war seit dem Ende des vorigen Weltkriegs sein Wille, die deutschen Armeen niederzuwerfen, um sie wieder in den Kampf zu schicken gegen den Bolschewismus, in dem er den Hauptgegner sah. Was blieb ihm bei solchen Voraussetzungen, fragte sich Hodann, zur Begründung seiner Arbeit noch übrig, als der Verdienst von 400 oder 500 Kronen im Monat, der ihm das Dasein mit Frau und Kind erleichterte, ihm aber auch den Ruf einbringen würde, sich den Engländern verkauft zu haben. Er wohnte seit Herbst vorigen Jahres auf Stora Essingen, Stenhällsvägen 9, gleich oberhalb der Brücke, die von der kleinen Essinge-Insel herüberführte. Der Weg von dort zum Diplomatenviertel war mühevoll. Mit dem Omnibus 56 musste er erst bis zum Friedhelmsplan fahren, dort umsteigen in die Straßenbahn Nummer 2, die ihn nach mehr als halbstündiger Fahrt zur Tiergartenbrücke brachte, von wo er noch 10 Minuten zu gehen hatte. Manchmal war seine Erschöpfung so groß, dass er im Wartezimmer ausruhen und sich eine Injektion geben musste, ehe er zur Unterredung mit Tennant imstande war. Wenn ich ihn aufsuchte zu Hause, hörte ich ihn, der stets daran geglaubt hatte, dass der Mensch in Notzeiten seine besten Fähigkeiten entwickle, immer häufiger von den Deformierungen des Denkens sprechen, die nach einem Jahrzehnt propagandistischer Verseuchung die Gehirne für andersartige Belehrung nicht mehr zugänglich machten. Die Arbeiter, sagte er, wollten vor allem zu essen haben. Gleichgültig sei ihnen, was aus ihrem Land werde. Kein Familienvater würde sich dazu hergeben, gegen die Diktatur zu kämpfen, und auch die Frauen würden ihnen raten, die Finger davon zu lassen. Dies aber war aus seiner Müdigkeit herausgesprochen, aus seiner Entkräftung. Nie hätte er solches anderen gegenüber verlauten lassen. Zwischenhinein aber zeigte er sich immer wieder in seiner alten Zuversicht. Und bei emsiger Arbeit, auch unterrichtete er mich über seine Absichten, ein Kulturzentrum für die deutsche Emigration zu gründen, es müsse über den Parteien stehen, sagte er, der Krieg könne nicht mehr lange dauern. Alle würden wir gebraucht werden für den Neuaufbau, im Zeichen der Einigung. Gelänge es nicht, nach den Lehren des Exils den Zwist zu beenden und zur Verständigung zu finden, dann würden die Siegermächte ihre Herrschaft über die Menschen im Land ausdehnen, alle Ansätze zu einem Umdenken ersticken, sie als gefügige Werkzeuge belassen, anstatt sie endlich zur Entwicklung ihrer Fähigkeiten zu bringen. Missglückte die Aufgabe, die Bedeutung des in Jahrhunderten kulturell geleisteten der Kriegsgeschichtsschreibung entgegenzustellen, dann wäre dieses Volk, vom Westen wie vom Osten überrollt, doch zu nichts anderem gut, als sich beim notwendigen Zusammenstoß der Befreier, die allzu schnell zu erobern werden könnten, zu zerreißen und als Handlanger eines Stärkern hier, eines anderen Stärkern dort, gegeneinander aufzustehen. Wenn es nicht Übereinstimmung zwischen uns gäbe, wenn wir nicht unmittelbar unser Recht verlangten, dort zu beginnen, wo wir vor einem Jahrzehnt zusammengebrochen waren, seien wir aus dem Spiel. Die militärische Gewalt würde alles tun, um uns den Einfluss zu verwehren. Und ein Zeichen sähe er noch nicht, dass sich die politisch Aktiven der ungeheuren Verantwortung bewusst seien, die in ihren Händen liege. Wenn ihm die Krankheit nicht zusetzte, war es, als seien in der neuen geräumigen Wohnung seine Gedanken noch offener, zielstrebiger geworden, sein Blick durchs Fenster, über die eisernen Bogen der Brücke zur Höhe Lilla Essingens zwischen den Fabriken, schien in seinen besten Stunden eine Welt der Hoffnung zu umfassen. »Die Jahre außerhalb des Lands«, sagte er, »haben es uns ermöglicht, den Kreis der Zivilisation, dem wir einmal angehörten, vorbehaltlos zu beurteilen. Was wir erkannt haben, mag denen, die zurückgeblieben sind, fremdartig, schwer verständlich erscheinen. Dennoch sind wir, die wir in nahe Beziehung zu anderen Lebenszonen getreten sind, dazu geeignet, mit dem psychotischen Bild zu brechen, das spätestens seit dem germanisierenden Chauvinismus eines Fichte die Vorhaben des sich auserwählt und umkreist und allen anderen überlegen dünkenden Volks prägte. Nur wir, wiederholte er, die wir die Wirkungen des Unheils überblickt haben, das seit 1864 von diesem Land ausging, könnten dafür Sorge tragen, dass der Wahn der Angriffskriege behoben werde. Als Realist indessen zergliederte er seine Hoffnungen gleich in ihre Bestandteile und Mängel, wodurch sie wieder zur skeptischen Hypothese wurden. Auch mir, der ich die andere Seite der Vorpostenkette kannte, war der Gedanke, nach all den Anstrengungen zur Versöhnung, zum Zusammenschluss zu gelangen, immer unwahrscheinlicher geworden. Mavis, den ich hin und wieder traf, hatte mich vor Hodan gewarnt, wie er mir auch Anfang Februar riet, keine Botengänge mehr für Funk zu übernehmen. Wer war überhaupt mein Auftraggeber, fragte ich mich. Als Mitglied der schwedischen Partei, doch ohne Erlaubnis an den Treffen der Bezirkszelle teilzunehmen, standen mir nur die Hinweise zur Verfügung, die ich von Stahlmann und Rosner, von Södermann, Lager oder Roggebier erhielt. Die Aktionseinheit, für die in der Parteipresse geworben wurde, durfte nicht zur praktischen Anwendung kommen. Der Umgang mit Sozialdemokraten war den leitenden Kadern vorbehalten. Und es handelte sich dort vor allem um Versuche zur gegenseitigen Abwerbung, um die Betonung, dass der eine sich der Führung des anderen zu unterstellen habe. Wenn ich die Richtlinien überschritt und meinem eigenen Gewissen folgte, so tat ich dies aus einem Rest von Glauben an die Gemeinsamkeit, die es zumindest für Einzelne noch gab. Die Gefahr, als Überläufer bezeichnet zu werden, hatte ich auf mich zu nehmen. Wie Mavis den Vorwurf, Wagner sei englischer Spitzel gewesen, aufs Neue erhob, und Funk, weil dieser Wagner in Schutz nahm, schon als Abtrünnigen bezeichnete, könnte er auch mich, dessen abweichende Meinungen er gehört haben mochte, verdächtigen. Nur mit Roggeby konnte ich über die Vorstellung, was die Partei für uns sein müsse, sprechen. Zwischen uns gab es uneingeschränktes Vertrauen. Selbst vor Hodan verschloss ich mich in allem, was die Zugehörigkeit zur Partei und meine damit zusammenhängenden Tätigkeiten betraf. Das Weiterarbeiten in der Ungewissheit, von welcher Art die Organisation war, die uns leitete, und zu welcher Form sie sich entwickeln würde, machte das Anliegen noch dringlicher, allein das zu tun, wofür wir unbedingt einstehen konnten. Zuweilen versetzte uns dies, da wir abgeschnitten waren von den höheren Entscheidungen, in Hilflosigkeit. Andererseits wurde uns die Arbeit erleichtert, indem wir uns nur Selbstverständliches vorzunehmen brauchten. Wer sich wie Funk oben befand, konnte ohne Machtbefugnis in eine Verwirrung getrieben werden, die der Panik gleichkam. So wanderte Funk am Dienstag, den 17. Februar, abends in seinem Zimmer hin und her, bis er die Einsamkeit nicht mehr ertrug und hinauseilte auf die Straße. Die Katharina-Bangata lief er hinauf, vorbei am dunklen Klotz der Volksschule, über den Nitorg, wo Kinder mit Schirmmützen und engen Jacken ihre Schlitten durch die Torgänge der niedrigen Holzhäuser zogen, wo Frauen in langen Röcken das Eis vom Brunnen losschlugen, die Eimer unter der Pumpe füllten und Kutscher vor den Ställen die Pferde abschirrten von den Schlitten. Schneewind blies ihm entgegen, er hatte vergessen, den Hut aufzusetzen, den Mantel anzuziehen. Umkehren aber wollte er nicht. Von der Ecke der Folkungagata aus geriet er hinein in den Verkehr nach Arbeitsschluss. Hier stampften sie von allen Richtungen her die Straßen entlang, scharten sich um die Haltestellen, wie jeden Abend, aus Werkstätten und Kontoren, wohin sie morgen früh wieder unterwegs sein würden. Es war ein Wühlen und Rudern in den stiebenden, im Licht der Schaufenster glitzernden Flocken. Jetzt, da er draußen war, mitten in der Menge, in der ein jeder die kleine Atemwolke vor sich hertrug, war die zermürbende Unruhe verschwunden. Jetzt, zwischen all den anderen, die sich durch den Schnee schoben, zu Haufen ballten, war auch von ihm die Bürde des Tagwerks genommen. Und wie sie alle ein Zimmer als kleines Licht mit sich herumtrugen, ein winziges Zimmer, in dem eine Frau, ein Mann, ein Kind auf sie warteten, so sah auch er dieses Zimmer vor sich, in einem Haus am anderen Ende der Stadt. Und als die Neun heranschwankte, stieg er im Gedränge der Beine aufs Trittbrett, saß in eine Ecke gedrückt während der Fahrt längs des Katharinawegs, über die Schleuse, durch die Verkehrsfluten des Zentrums, die leerer werdenden nördlichen Viertel bis zur Endstation Karlberg. Hier begrenzte die Norra Stationsgata mit der hohen Bastion der Fassaden gegenüber dem Schienengelände der Güterzüge die Stadt. Links, in der Tiefe, zwischen dem Saum der steil abfallenden Felswand und dem Kanal verliefen die Gleise, die zum Hauptbahnhof und in den Norden des Landes führten. Weiter entfernt, hinterm Karlbergspark, lag der Ulfsundersee mit der aufgebrochenen Rinne im Eis. Herangeleitet über geschwungene Brücken rangierten die Waggons im Frachtbahnhof. Dampf polterte aus den Lokomotiven. Signallampen pendelten hin und her. Die eisenbeschlagenen Räder der Karren rollten auf den Rampen. Das Getriebe war ihm recht. Es beflügelte seine Schritte. Vor ihm, an der zugigen Straße, lag das Haus 115. Gleich würde er, vom Fenster im vierten Stock, hinunterblicken können auf die Schuppen und Lagerhallen hinter den Plankenzäunen, auf die Reihen der Lastautos, die Arbeitenden mit ihren langen, flatternden Schatten. Wenn sie doch nur zu Hause war, Wagners Frau, Frieda. Die ausgetretenen Stufen sprang er hinauf, läutete und wurde eingelassen. Am nächsten Morgen aber, um 10.45 Uhr, schrillte die Türglocke, auf die besondere Art, die er kannte, und er wusste, was das harte Klopfen bedeutete. Ehe er unters Bett kroch, nahm er den von der Sonne durchstrahlten Himmel überm Eis wahr, und dann hatte er in den Augen noch das blendende Licht, den Tiefpunkt seines Werdegangs als Politiker erreicht. In der Enge unterm Bett hörte er Frieda mit den Besuchern an der Tür sprechen, die Stimmen der Männer näher kommen. Das Durchhalten war vergebens gewesen. Alle Dispute waren vergebens gewesen. Alle Planungen für die Erneuerung der Partei waren gescheitert. Der Platz, den er eingenommen hatte in der Partei, war verloren. Übrig blieb nur das sengende Gefühl, dass er sich gestern Abend schon gefragt hatte, ob es nicht so kommen müsste, ob er sich nicht in die Falle begeben würde. Er war nicht sicher, ob dies das Dorf Schneeberg oder Lößnitz war, eingebettet in die Fichtenhügel am Fuß des Erzgebirges. Lößnitz war es wohl, denn sie waren beim Umzug durch Aue gekommen, auf der Brücke über die Zwickauer Mulde gefahren. Drunten ragten Steine aus dem Wasser, Geröll an den Ufern. Im Süden der böhmischen Grenze zu stiegen die Berge an. 6 Jahre war er alt. Es war das Jahr 1911. Mit dem Ranzen ging er die Gasse entlang zur Schule, schwarze Schnürstiefel trug er, die hatte sein Vater geschustert. Staub wirbelte er auf, trieb einen Stein vor sich her, wischte an den Stufen zum Schulhaus das Leder mit dem Taschentuch ab, dass es glänzte. Wollte sich gern als Sohn des Schuhmachers mit seinen Stiefeln zeigen, während die anderen barfuß oder in Holzschuhen kamen. Sah vor sich die Hände des Vaters, die prüfend über die Sohle, die Nähte des Schuhwerks in den Leisten strichen, die den kleinen Hammer hoben überm Amboss, jedes Mal, wenn er vorüberging an Meister Brustets Laden, nebenan in der Gotlandsgata. Ein Leben später musste er verweilen, den sorgsamen Bewegungen zusehen, den Mund mit den Nägeln zwischen den Lippen betrachten. Keine Schuhe hatte er jetzt an den Füßen, die Zehen verkrampften sich ihm, da er sich so zusammenkrümmte in seiner Niederlage. Mit Münzenberg hatte er dieses Verständnis für die Weichheit, die Rundungen der Schuhe geteilt. Beide hatten sie das Handwerk gelernt, die Zwistigkeiten wären zu vermeiden gewesen. Hätten sie nur öfter bei ihren Wanderungen in Paris in die Schusterläden geschaut. 17 war er, wie Münzenberg, als er sich in der Arbeiterjugend organisierte, wurde ein paar Jahre später zum ersten Mal verhaftet, wegen seines Artikels gegen den Reichspräsidenten, gegen die Weimarer Verfassung. Revolutionäre Tat hieß die Zeitschrift. Münzenberg aber war 15 Jahre älter als er, leitete längst die Internationale Rote Hilfe, als er selbst in die Ortsgruppe in Dresden eintrat. Immer war Münzenberg vor ihm, leitete die Propaganda, leitete die Hilfe für Spanien, verstellte ihm den Weg oder machte sich zu seinem Gönner, je nach den Verschiebungen der Interessen im Zentralkomitee. Wie waren sie umeinander herumgestrichen, hatten einander geschmäht, bis sie beide dalagen. Der eine im modrigen Laub im Wald von Montagne, der andere im Staub und am Bett der Frau eines Häftlings. Doch schon als die Gesichter der Kriminalbeamten Arkeberg und Holstein schräg zu ihm hinablugten, der sich auf den Ellbogen hervorstemmte, stellte er sich um auf ein neues Dasein. Er würde alles leugnen, was ihm nicht bewiesen werden konnte, würde seinen wahren Namen, seinen Wohnort so lange wie möglich geheim halten, keine Aussagen machen, solange er nicht damit rechnen konnte, dass das belastende Material aus seinem Zimmer geholt worden war. Und als er an den Füßen die ungarischen Schuhe mit den schön geschnittenen Sohlen, festgehalten an den Oberarmen, hinausgeführt wurde zum wartenden Auto, hatte sich der Abgrund hinter ihm bereits geglättet. Er würde wieder aufsteigen, seine Ehre würde gewahrt bleiben. Er würde ein Führender, ein Bestimmender sein. Niemand würde ihn abbringen können von seinem Weg, auch wenn sie ihn jahrelang in Gefangenschaft hielten. Er würde sich verteidigen, würde sich rechtfertigen, seine Stellung in der Partei zurückgewinnen. Die anderen aber, Mewis, Stahlmann, Seidewitz, Glückauf, die von seiner Verhaftung erfahren hatten, sandten ihren Bericht ab, nachdem er, der gewusst haben müsse, dass die Wohnung der Frau eines politischen Häftlings überwacht sei, sich aus Feigheit habe greifen lassen, um nicht mehr zum Einsatz in Deutschland zu kommen. Sah er sich in seiner Verbannung noch als Mitglied der Partei, für die er seit seiner Jugend gewirkt hatte, so war er für die Partei schon ein toter Hund. Und entwürdigt, abgestempelt zum Verbrecher, wurde er auch hinter den verschlossenen Türen des Amtsgerichts. Die Leiter des Verhörs, beauftragt vom Sozialminister Möller, zuständig für die Bekämpfung des Kommunismus, wollten in ihm, nachdem er sich zu erkennen gegeben und eingehend seinen politischen Werdegang dargelegt hatte, nichts anderes als einen Spion sehen, der für die Sowjetunion arbeitete. Dass seine Tätigkeit auf die Befreiung seines Landes von der faschistischen Diktatur gerichtet war, diente den Polizeikommissaren Söderström, Lönn und Lundquist, die in Übereinstimmung mit den deutschen Amtsstellen handelten und diesen ihre Erkenntnisse weitergaben, sowie dem Staatsanwalt Rieninger, einzig zur Belastung des Angeklagten. Im Gegensatz zu den Fängern, die jedes seiner Worte gegen ihn auslegten, deren Urteil vom ersten Tag an feststand, die ihm ständig die Auslieferung an den Feind androhten, trug er unbeirrt, von der Zukunft redend, die Geschichte der Niederlage und der Notwehr der Arbeiterbewegung in der Illegalität vor, erklärte den Wert der Verbindungen mit dem deutschen Untergrund, gab nichts bekannt über den Weg, den er ins Land geführt hatte, nur seine Adresse gab er her, nachdem er sicher sein musste, dass sein Zimmer ausgeräumt worden war, und, um die nächsten Gefährten zu decken, den Namen seiner Zuträgerin, Solveig Hansson. Dass er sie preisgab und schließlich auch zustimmen musste, dass die Frau, deren Foto ihm vorgelegt wurde und von deren Ausreise nach Deutschland die Polizei wusste, identisch war mit Charlotte Bischoff, machte ihn, der sich mit beibehaltenem Stolz dem höchsten Gremium der Partei zurechnete, dann doch wieder zum Verräter. Die Frage, warum er, der zu schweigen verstand, sich dazu hinreißen ließ, zwei Worte zu viel zu sagen, hatte er nun für sich allein zu beantworten. Während Solveig Hansson nicht mehr aus dem Fenster entfliehen konnte, als die Verfolger am 22. März, 20 Minuten nach 10, in ihre Wohnung eindrangen. Fritjof, der die Koffer wohl aus Svenssons Zimmer abgeholt, die sie jedoch bei sich stehen gelassen hatte, verhaftet wurde, und desgleichen Elvira Gustafsson, der Arbeiterminör und der Funktionär der schwedischen Partei Södermann mit dem Decknamen Gustav, der Polizei in die Hände fielen. Die Verhandlungen vor dem Gericht zogen sich über den Sommer hin. Wir aber setzten unsere Arbeit fort. Rosner führte Friedemanns letzten Artikel und einige andere mit seiner Signatur versehene Beiträge zur Verwischung der Spuren in die Zeitschrift ein. Selbst nannte er sich jetzt Steinbichel. Seidewitz, Mewis und Henke indessen hielten an ihren Pseudonymen fest, bis auch sie gefasst wurden. Und Rosner sich ihrer Namen bediente, einen Huber, einen Vorländer noch hinzufügend, um den Eindruck zu wecken, dass das Kominternblatt von den Verhaftungen unbehelligt geblieben sei. Unermüdlich, Stil und Themen wechselnd, ging der Redakteur mit seinem imaginären Stab um. Ich hatte, im Schwirren der Dialoge, die von ein und demselben, doch mit zahlreichen Zungen redenden Mund ausgingen, Diktate entgegenzunehmen, nach Skizzen Aufsätze, Lageberichte anzufertigen, Manuskripte, die von Kraft, Schönerer oder Rosa Winzer gezeichnet waren, den Verbindungsleuten zuzutragen, die sie zur Druckerei brachten. Und der Rausch der Aktivität vertrieb die Beängstigung, die mich manchmal überkommen konnte. Doch mehr noch als die besessene Ausdauer des Eremiten vermittelte mir Stahlmann, der an jenen drei Tagen, Mitte August, als die anderen Mitarbeiter ausgefallen waren, auch fast erwischt worden wäre, etwas von der wahnwitzigen Zuversicht, die den letzten Überlebenden in den Verschanzungen zu eigen sein musste, um dem Feind eine noch intakte Verteidigung vorzutäuschen. Lag ich erschöpft, zum Schlafen nicht fähig, in meinem Zimmer, in den Stunden vor Morgengrauen, so konnte das Bild seines Entkommens mich aus der Fassungslosigkeit retten. Eigentlich hatten sie nach ihm, dem Hintermann, dem geheimen Organisator, dessen Name Kalle bei den Verhören häufig gefallen war und von dem Wehner nichts Näheres zu wissen vorgab, gesucht, als er am Dienstag, den 18. August, neben Seidewitz auf dem Heumarkt stand, eben den Arm ausstreckte und auf das Warenhaus Bergström zeigte, in dem Lenin im April 1917 auf der Durchreise nach Petrograd sich mit Schuhen und einem Anzug versorgt hatte. Ihn hätten sie zuerst packen müssen, doch indem sie sich auf Seidewitz warfen, konnte er ausweichen zwischen die Obststände, die Blumengestelle und nach wenigen Schritten im Flirren der Farben und Sonnenreflexe zu einem gewöhnlichen Käufer werden, der Früchte und Gemüse befühlte, beim Tönen der Trillerpfeife verwundert um sich blickte und dann mit einer Tüte Äpfel im Arm die schmalen Gassen hinunterspazierte zur Ecke der Wassergata, wo er den Omnibus nahm, um vorbeifahrend auf der Kungsgata den Marktplatz noch einmal in Augenschein zu nehmen. Wagen der Polizeistreife standen am Straßenrand. Seidewitz war abgeführt worden. Nach ihm hielt man noch Ausschau. Polizisten befragten die Händler unter den bunten Schirmen und Zelten. In kleinen Ansammlungen wurde gestikuliert, hierhin und dorthin gewiesen. Dann verdeckte das Konzerthaus den Blick, und der Bus glitt unter den hohen steinernen Brücken, die über die Hauptstraße führten, hindurch auf den Stureplan zu. In dieser sommerlich heißen Stadt, in der die Häuser heil und aufrecht standen und die Gehsteige angefüllt waren mit Menschen in hellen Kleidern, blieb ihm wenig zu tun übrig. Geld hatte er reichlich, zu versorgen war kaum jemand mehr, und den Eingefangenen konnte es nicht schaden, wenn er ins türkische Bad ging. Weniger als in den anderen Badeanstalten würde man ihn in dem vornehmen, teuren Sturebad vermuten, auf dem marmornen Tisch, eingeseift, geschrubbt und massiert von dem Weib im prallen Kittel. Wissend von den Gegenden des Grausens, die nicht fern waren, bar jeglicher Furcht vor dem Tod, den nackten Körper im festen Griff der Hände, so überließ er sich ganz der hallenden, dampfenden, von weißen Tüchern durchflatterten Stunde. Zweiter Teil. »O Herakles«, sagt der Heilmann, »wie sollen wir uns behaupten können ohne deinen Beistand?« »Hat er nicht nur geprotzt mit seiner Kraft?«, fragte Coppi. »Hat er seine Kraft nicht nur verschwendet?« »Ich sehe einen in ihm, in dem alles zur Erfüllung kam, was uns verstellt war«, sagte Heilmann. »Seine Größe lag in seinem Hass, seiner Raserei. Jeder Feind musste vernichtet werden, weg mit den Fälschern, den Verleumdern. Seine Unnachgiebigkeit weist darauf hin, dass es notwendig ist, alles, was das Zusammenleben der Menschen gefährdet, zu beseitigen. Ein Mitleid hätte es nicht geben dürfen, viel zu oft zögerten, schwankten wir, hätten wir doch früher schon um uns geschlagen. Ich hätte schreien, brüllen wollen und blieb doch still, aus Rücksicht auf die, die neben mir waren, die ich hätte erschrecken können. Welch ein Werk, welch ein Befreiungswerk ließen wir ungenutzt. In Spanien war es doch angegangen worden, sagte Coppi, 3 Jahre lang, der letzte proletarische Kampf in unserem Teil der Erde, in China auch, die Kulis, die Hafenarbeiter waren es gewesen, die sich erhoben. Dann wehrten sich die armen Bauern Indochinas gegen die Franzosen, gegen die Japaner. Und wer hilft ihnen in Russland? Wer stützt sie? Wer trägt sie, wenn sie es nicht selber tun? In uns ist der, der aus dem Götterfries fiel. Wir brauchen keinen Leitstern, wir brauchen die Mythen nicht, die uns nur verkleinern wollen. Wir genügen uns selbst. Und Heilmann darauf, wir können nicht leben, ohne uns ein Bild von uns zu machen, gleichgültig, ob uns ein solches Bild nun aus einer langen Geschichte überbracht oder von eigener Hand zum gegenwärtigen Bedarf geschaffen wird. Herakles, Sohn eines Gottes und einer Sterblichen, habe Irdisches und Zeitloses in sich gehabt. Er sei erst Mensch, dann Held, dann Gott geworden, was diese Entwicklung denn anderes bedeute, als dass wir in unserem Dasein alle Stadien durchliefen, ständig ankämpfend gegen die eigene Begrenztheit. Immer sehe er Herakles vor sich, sagte er, am äußersten Rand der Welt, bei den Hesperiden, dort, wo die Vorstellungskraft ihr Ende erreiche und sich doch immer weiter noch ausstrecken wolle. Die Unsterblichkeit, die er zuletzt erlangt habe, besage, dass seine Taten unvergesslich seien, wie die Taten derer, die sich zur Wehr setzen gegen die Mächte des Zerstörerischen. »Ein tragischer Held sei er«, sagte Coppi, lachend, mit wegwerfender Handbewegung, »einer, der nicht in sich zu ruhen vermöge, der sich nicht begnügen könne mit dem Erkennbaren, der ins Ungreifbare wolle. Nun bist du, angesichts dieses Totentanzes ringsum, wieder beim Streitgespräch angelangt«, sagte Heilmann, und ihre Blicke glitten während des Donnerns draußen über die fahlen Gestalten an den Wänden der Turmhalle, die eine jede geleitet von Knochenmännern in weitem fließendem Umhang zu langsamem Schreiten schwerfälligen Drehungen ansetzten. Die groben, blassroten Ziegel an den Pfeilern zitterten unter den Detonationen, dichter noch an den Saum des Mauerwerks drängten sich die anderen, die den Raum mit ihnen teilten. »Vor allem beschäftige ihn«, fuhr Heilmann fort, »dass Herakles nicht nur gegen die Ungetüme kämpfe und diese vor unseren Augen niederstrecke, sondern dass er auch ein Verbündeter der Musen sei. In dieser Gleichzeitigkeit, sowohl die Hindernisse als auch die Suche nach dem eigenen Wesen anzugehen, darin zeichne sich der Weg ab, der Zukunft führe. Und Ananke«, rief er, als Coppi ihn unterbrechen wollte, »die Fügung«, das über uns verhängte Geschick wolle er von sich abwerfen, nichts Vorausbestimmtes wolle er zulassen, und deshalb auch seien jene, die am weitesten vorgestoßen seien, mit dem Ausdruck der Sprache, Hölderlin, Rimbaud, ihm am nächsten gekommen. Dies sei eine der Verfälschungen der Wirklichkeit, wie nur die Kunst sie fertig brächte, sagte Coppi. Denn Herakles sei doch ein Händler, ein Seefahrer gewesen, und somit ein Räuber und Kolonisator. Nur habe er, weil er eben höher hinaus wollte, die erbeuteten Herden und Schätze für sich zu geistigen Reichtümern sublimiert. Ein gewöhnlicher Vorgang sei diese Verzauberung materieller Güter in Gewinne höchster Kultur. Und wenn es so sei, sagte Heilmann, dann entferne ihn dies nicht von uns. Auch wir kämen zu unseren Erkenntnissen erst nach vielen Fehlschlägen. Mit seinem Irren, seinen Utopien und Niederlagen, auch seinem Prahlen und seinen Verblendungen, werde er uns nur noch verwandter. Und vom Papst, der zum Flötenspiel des Teufels den Reigen eröffnete, richtete er die Augen auf den Bischof, dessen Ornat zersprungen war zu violetten Flecken im Verputz, und von dort auf die Frau, die neben ihnen stand. Auch sie, deren Name auf diesen Würdenträger Hinweise, sagte er, habe sich ja schon darüber geäußert, was unter unserer Kunst zu verstehen sei. Bei dem dröhnenden Schlag, der die Kirche traf, zogen sie den Kopf ein, als wollten sie sich in sich verkriechen, und glichen so in ihrer Erstarrung den Figuren, die zum Gedenken derer, die Ende des 15. Jahrhunderts in Berlin die Pest hinweggerafft hatte, an die Wand gemalt worden waren. »Weniger das Abgeschlossene als das im Entstehen Begriffene bestimme unser Leben«, sagte Heilmann, »und darin seien sie auch verbunden mit dem, der der Abgesandten geraten hatte, sie in der Stadt ausfindig zu machen. Sie habe, sagte Bischof, bei dem Gespräch über Herakles daran denken müssen, dass dies einer sei, den es nur im Exil geben könne. Immer sei er doch auf Wanderung gewesen, als einen Ansässigen könne man ihn sich nicht vorstellen. Diese Entdeckungslust und Eroberungssucht, diese Ungeduld und dieses listige Abwarten, dieses Wüten, und dahinter das Verlangen, das Unstete und Quälende ein für allemal zu beenden, das zeige sich an jenen, die es in die Fremde verschlagen hat, und die mit einer Rückkehr, selbst wenn sie oft von einer solchen redeten, und es sie auch zu einer Omphale treiben mochte, gar nicht mehr rechneten. Und vielleicht, sagte sie zu Heilmann, sei es gerade dies, was er gemeint habe, als er das Streben und den eingeschlagenen Weg höher wertete als die Erreichung des Ziels. Und aus diesem Grund entspreche ein Herakles im Exil allen denen, die aus alten Zusammenhängen herausgerissen worden seien und sich ständig abgeben mit dem, was noch keine feste Form besitze und nur vorbereitet werden könne, um in der Zukunft von anderen erfüllt zu werden. Wie jung er aussah, in der Uniform des Gefreiten, dachte sie. Und welche Sicherheit strahlte er doch aus, denn wer hätte ihnen in seiner Gegenwart misstrauen wollen? Die ausgebreiteten, doppelten Schwingen auf den Spiegeln des offenen Kragens aber wiesen gerade auf die tödliche Gefahr hin, die sie umgab. Von ihm, aus der Dechiffrierabteilung des Oberkommandos, flogen die Nachrichten hinüber zu Coppi, der sie, den Finger auf der Taste des Kurzwellengeräts, weiterleiten würde. Beim Anflug der Geschwader hatten sie Unterschlupf gefunden in dem Gewölbe zwischen anderen Stadtbewohnern, getrennt von ihnen aber standen sie in einer furchtbaren Gegnerschaft. Verbündete waren es, die die Bomben abwarfen. Verbündete, Auftraggeber waren es, die jenseits der Fronten im Osten auf ihre Signale warteten. Die Meldung der schwedischen Geheimpolizei, die Hallmann am Abend entschlüsselt hatte, die Stockholmer Gruppe sei ausgehoben worden, musste von Coppi in den Sender, von Bischof an die Zellen im Untergrund und von Hallmann an den Leiter ihres Zentrums in der Amtsstelle des Luftfahrtministeriums weitergegeben werden. Das Geheul der Sirenen hatte die Ausführung des Auftrags verzögert. Um die Angst zu verscheuchen, hatte Hallmann, wie schon so oft, ein Thema angeschnitten, das ihnen den Zeitbegriff erweitere und Herakles genannt. Die mit dünner Haut bespannten Skelette hielten Abt und Kaplan, Kaiser und Kaiserin, Herzog, Ritter und Junker, Kaufmann, Bauern, Geldwechsler und Narren am Arm. Und auch der Doktor, der prüfend die Retorte hob, wusste kein Kraut, das jenem gewachsen war, der ihn im Griff hatte, und musste sich zu den Tönen der beinernen Flöte weiter im Kreis bewegen. Die Tür der Marienkirche wurde aufgestoßen, und der löchrige Kopf eines Engels rollte von Splittern umstoben in die Halle, lag, noch wackelnd und bebend, auf dem Ziegelboden. Draußen stand alles im Feuerschein. Während die anderen Schutzsuchenden rückwärts ins Kirchenschiff wichen, schoben Heilmann und Coppi sich zur Schwelle des Eingangs vor, schräg gegenüber schossen die Flammen aus den Kupferplatten der Domkuppel. Rechter Hand barst mit ungeheurem Geklirr das gläserne Dach des Bahnhofs Alexanderplatz. Qualm lagerte auf dem dunklen Gebäude der Halbinsel hinterm Lustgarten. »Sie liegen geborgen in den Kellern«, sagte Heilmann, »Zeus und Athene, Helios mit seinem Gespann, Ge und Alkyoneus«, und auch die Tatze vom Löwenfell des Herakles. Fast ein Jahr war es her, dass sie sich eingefunden hatten vor den Sandsäcken, die am Tor zum Pergamon-Museum aufgeschichtet worden waren, nachdem Heilmann in der Wohnung seiner Eltern in der Hölderlinstraße die Weisung bekommen hatte, er solle sich dorthin begeben, wo er am 22. September 37 mit seinem Freund vor dessen Abreise gewesen sei und wo Bischof dann zu ihnen stieß. Das Brummen der Flugzeugmotore hatte sich entfernt. Sie drückten die Gesichter an den kühlenden Stein. Eine Hitzewoge rauschte vorbei und entzündete sich an den Linden. Rasend schnell lief der Brand den Mittelweg der breiten Allee entlang. Die Bäume reckten sich auf. In Sekundenschnelle war an diesem 29. August der Herbst gekommen. Die Äste schüttelten das rotglühende Laub von sich. Die Stämme drehten und wandten sich, als wollten sie sich mitsamt den Wurzeln hinausschrauben aus der verhassten Erde. Die brennenden Bäume ergriffen Heilmann mehr als die stürzenden Mauern und Säulen der Paläste zu den Seiten. Er wollte hinaus. Coppi hielt ihn zurück, mahnte ihn zur Geduld. Doch wie sollte es jetzt Geduld geben, da die Bäume um Hilfe schrien und versuchten, sich aus ihrer Gefangenschaft in den Himmel zu erheben? Feuerwehrwagen schrillten heran, Kaskaden entfuhren den Schläuchen. Was gab es hier alles zu schützen? Das Ehrenmal der Kriege, das Arsenal der historischen Waffen, die Standbilder der Heerführer, den Sitz der Kaiser und Könige, den Platz der Siegesparaden. Und in seinem Dienstraum tickten unaufhörlich die Telegraphen. Plötzlich war sich gewiss, dass man an der Lösung des Codes war, den seine Gruppe benutzte. Dies musste es gewesen sein, was ihm sein Mitarbeiter Traxel, der ihm nachgerannt war, als er das Zimmer verließ, anvertrauen wollte. Er hatte dieses hitzige Glänzen in seinem Gesicht bemerkt, in der Eile aber nicht zuhören wollen. »Ich laufe jetzt«, sagte er. Coppi aber ließ ihn nicht los. »Du musst bleiben«, hörte der Bischof flüstern. »Sie sind uns auf der Spur«, antwortete er. Coppi schüttelte den Kopf. Das sah sonderbar aus, als schnüffle er am Boden. Dann lag Bischof, vom Luftdruck hingeworfen über ihnen, mit ausgebreiteten Armen. Ein Leben schien vergangen zu sein, seitdem sie im vorigen Jahr, am Sonnabend, den 26. Juli, Von Bremen abgereist war nach Berlin. Schwer hing der Rauch noch über der Stadt. Der Bahndamm war getroffen worden. Langsam fuhr der Zug an den Kolonnen der Pioniere vorbei und nahm den großen Bogen um den Bürgerpark. Die Felder und Waldungen von Lehe und Horn. Dann kam Oberneuland, mit Viehweiden bis zum Horizont, mit Bauernhäusern im Gehölz. Und vor Rothenburg schon wurden, im überfüllten Abteil, die Stullen ausgepackt, der Kaffee aus den Thermosflaschen in die Tassen gegossen. Es war Ferienstimmung, ein Fressen die ganze Zeit, und niemand bot ihr was an. Am Freitag war sie von Bord gegangen, hatte seit Donnerstag nichts gegessen. »Wie war das?«, fragte sie sich. »Hatte man in ihr jemanden gewittert, der nicht dazugehörte? Oder waren sie alle nur so mit sich, mit den Gedanken an ihren Urlaub beschäftigt, dass man sie, die sich in ihre Ecke gedrückt, schlafen stellte, gar nicht beachtete?« Sie war mitten hineingeraten in dieses Gedränge von Leibern und Armen. Sie hatte blinzelnd die Gesichter gemustert und versucht, etwas von dem, das sie gewohnt war von früher, wiederzuerkennen. Diese Gesichter trugen keinerlei Spuren mehr von dem Sturm, der in der Nacht über sie hingegangen war. Es war ihre Eigenart, alles, was sie gefährdete, an sich ablaufen zu lassen. Nicht einmal kleine Flecken von Abgestumpftheit, von Erloschenheit waren zu entdecken. Es sei denn, sie hätten längst die Ausdrucksfähigkeit verloren, waren längst von der einförmigen Gewalt empfindungslos gemacht worden. Eigentlich hätte sie Mitleid mit ihnen haben müssen. Aber sie waren es ja, die 1918 die Aufstände, die Verfolgungen und das Abschlachten einfach hatten vorbeigehen lassen, wie etwas, das nicht zu ihrem Leben gehörte. Sie waren es, die in den Freikorps, den Bürgergarden, den Polizeitruppen die Gewehr für ihre Sicherheit gesehen, die winkend am Straßenrand gestanden hatten, als das Militär aus der entwaffneten Armee zur Schwarzen Reichswehr gemacht, wieder so schön mit Trommeln und Schellenbaum marschierte. Sie waren es, die dieses Land zusammenhielten, sie die kleinen Bürger. Doch was bedeutete diese diffuse Masse zwischen Bourgeoisie und Proletariat? Wer waren sie, die es immer mit dem Stärkern hielten, die immer bereit waren, die Schwachen zu verraten und zu zerstampfen? Waren sie nicht, fragte sie sich, von den Klassen die Schwächsten? Und ballten sie sich nicht dieser Schwäche wegen so emsig zusammen, dass es schien, als seien sie es, die dem Land das Gesicht gaben? Wie oft hatte sie, die aufgewachsen war zwischen denen, die doch das eigentliche Gewicht des Landes ausmachten, versucht, sich den Kleinbürgern zu nähern, sie davon zu überzeugen, dass ihre Interessen viel eher übereinstimmten mit denen der Arbeiter als denen des Bürgertums, dass sie, diese Beamten, Verkäufer und Händler, diese Angestellten und Gehaltsempfänger, ebenso ausgebeutet wurden wie die Lohnarbeiter. Und war dann doch nur auf diese stumpfe Abweisung gestoßen. In dem Zug, der dahinrollte, durch die niedersächsische Tiefebene, durchs Havelland, hin und wieder einschlummernd, benommen und verschwitzt aufwachend, war sie diesem ständigen Schmatzen und Schlürfen ausgesetzt gewesen, und trotz des gemütlichen Lachens und Raunens hatte dahinter alles gestanden, was ihr feindlich war und was sich ausgab als eine unumstößliche Ordnung, eine Ordnung, die sie so lange hatte ertragen müssen, bis alles davon vernichtet worden war. Vom Lehrter Bahnhof aus fuhr sie mittags gleich mit der Stadtbahn nach Neukölln, um Verwandte aufzusuchen. Niemand war zu Hause. Sie läutete an der Tür des Nachbarn. Auch dort wurde nicht geöffnet. Aber da stand ein Emaileimer im Treppenhaus, mit Wasser gefüllt, wohl zum Feuerlöschen. Das reichte nicht weit, doch könnte sie sich hier waschen. Es war im obersten Stockwerk. Wenn jemand hinaufkäme, würde sie die Holzstufen knarren hören. Sie legte das Kleid ab, zog die zweite Bluse, die doppelte Unterwäsche aus. Das Wasser im Gesicht, am Hals erfrischte sie. Mehr nach dem Wasser hatte sie verlangt als nach Nahrung. Endlich konnte sie aufatmen, sich freier bewegen. An der schrägen Wand über ihr befand sich eine geöffnete Luke, befestigt an eiserner Schiene. Sie streckte sich, hielt sich an der rostigen Kante, blickte hinaus, weit über die im Sonnendunst liegenden Dächer, mit dem spitzen Turm der Magdalenenkirche, der Zwiebelkuppel der Böhmischen Kirche, bis zur Hasenheide und dem tief in die Häuserblocks eingeschnittenen Flugplatz im Westen und südwärts zu den Waldungen und Gartenkolonien am Teltowkanal und beim Blick in die Runde empfand sie, dass sie angekommen war, dass sie hier war, in ihrer Stadt. Und alles Bedrückende, Fremdartige war vergangen. Und unten auf der Straße war sie dann zwischen den Ihren. Hier kamen ihr nicht die seichten, konturlosen Gesichter entgegen, sondern die mit den tief eingearbeiteten Zügen, die sie kannte. Sie wollte zu ihrer Schwester, wusste nicht, wo sie jetzt wohnte, vermutete sie in der Gegend, denn sie hatten hier seit der Kindheit gelebt, bat in einer Stehbierhalle um das Adressbuch, blätterte bei einem Glas Malzbier in dem dicken, hellgelben Band vom Scherl Verlag, suchte nach dem Namen der Schwester, fand ihn nicht, fand den Namen der Mutter. Es fiel ihr ein, dass die Schwester geheiratet hatte. Zementarbeiter, Töpfer war der Mann. Nein, Heizer. Da entsann sie sich des Namens, fand ihn, nur wenige Wohnviertel entfernt, in der Hermannstraße. Doch die Hermannstraße war lang, staubig, kochend. Die Absätze ihrer Schuhe drückten sich in den geschmolzenen Asphalt. Die Tasche war vollgestopft mit Kleidungsstücken. Es könnte Verdacht erwecken. Niemand aber sah sich nach ihr um. Hier wurden viele Taschen, viele Bündel getragen. Hier waren zumeist Frauen zu sehen, alte Männer, Kinder. Die jungen Männer hatten ja anderes zu tun. Auch am Samstagnachmittag, auch am Sonntag. Sie waren weggeholt worden von hier. Früher waren sie dort an der Kegelbahn gewesen. Oder auf dem Weg zum Sportplatz, an der Grenzallee. Da standen Frauen in den Türen beieinander, die Hakenkreuzfähnchen an einigen Läden wirkten unzugehörig. Sprechender war der schäbige Putz an den Wänden. Ein paar Kinder stießen sich auf Rollern übers Pflaster. Andere spielten auf der Türschwelle mit Murmeln. Die meisten Fenster standen offen in der Schwüle. Hier und da lehnte sich jemand hinaus über die Brüstung, auf ein Kissen gestützt. Es war friedlich, wie eh und je. Nur ein paar Jungen mit ihren braunen Hemden, ihren Gurten, Schnallen und Dolchen hoben sich von diesem trägen, gewöhnlichen Sonnabend ab. Die Uniformierung nahm ihnen das Aussehen von Arbeiterkindern. Sie waren vom kleinbürgerlichen Heldenkult überfallen worden. Das waren keine jungen Proleten mehr, sondern schon kleine Halbgötter. Andere Spuren eines verbissenen, stillschweigenden Kampfs zeichneten sich an den Mauern ab, über den verschnörkelten Gittern der Kellerfenster, zwischen den Rußflecken und Regengossen. Grob überpinselt mit weißer Farbe waren Buchstaben, Worte. Manchmal traten sie noch hervor, ließen sich entziffern als Friede, als ein Gegen, als ein K, ein P, ein D. Weiße Linien liefen auch am Unterbau entlang, mit abgewinkelter Pfeilspitze Luftschutzlöcher anweisend. Und da war sie am Haus, in dem die Schwester wohnte. Wieder ausgetretene Stufen hinauf, wieder abgegriffene Klinken, zerschabte Türvorleger, brüchige Namensschilder. Auf das Klingeln öffnete langsam die Schwester, hielt sich fest am Griff, verharrte reglos im dunklen Flur. »Du bist es«, sagte sie nach einer Weile. »Ob sie denn gar nicht erstaunt sei?« fragte sie. »Ich habe in den letzten Wochen immer wieder von dir geträumt«, sagte sie. »Standst da in deinem alten Lodenmantel.« »Das sei Tante Inge«, sagte sie dann, als ein Junge hinter ihr auftauchte. »Ihr Sohn, geboren nach der Flucht, vor mehr als 7 Jahren.« Und da begann es, dieses Flackern der Furcht im Blick, nach der ersten Bereitschaft zu helfen. Die Nachbartür wurde schon geöffnet. Da stand jemand, sah neugierig zu. Und dann erschien auch der Schwager. Er war Hauswart. Die Nachbarsfrau sagte, dass sie in die Waschküche wolle. Immer wenn sie die Waschküche brauche, könne sie nicht hinein. Schließlich sei Sonnabend, sagte der Schwager, schließlich seien Ferien. Der Mann hatte gleich begriffen, wer die Eingetroffene war. Er ging mit der Nachbarsfrau hinunter zum Hof, um ihr die Waschküche aufzuschließen. Die Schwester sagte, sie müsse sofort weg. Sie seien schon einmal hier gewesen, hätten gefragt, ob sie etwas von ihr gehört habe. Sie wisse nur, habe sie gesagt, dass sie in Schweden lebe. Nein, hätten sie gesagt, sie habe Schweden verlassen. Und dann kam diese Überwindung der Furcht. Sie hatten ihr zu essen gegeben, hatten sie ausruhen lassen, sie weitergeschickt zu Genossen, die am Spittelmarkt wohnten, sie vielleicht unterbringen könnten. Ein Treffpunkt wurde noch mit der Schwester vereinbart für den nächsten Tag. hier aber dürfe sie sich nie wieder zeigen. Später hatten die Schwester, der Schwager, immer wieder Hilfe geleistet, hatten die Annonce für sie aufgegeben, im Völkischen Beobachter, die jedoch lange liegen blieb, weil der Text untersucht wurde, und dann jede Antwort auch, die einlief. Die Schwester hatte Botengänge für sie übernommen, und was sie tat, musste besonders hoch eingeschätzt werden, weil es immer darum ging, loszukommen von diesem Trieb, sich nur ja nicht auf etwas einzulassen, was mit Illegalität zu tun hatte.